do, do, do, do. Du hast immer schon gesagt, du willst anders sein, als alle sind. Die Devise war, aufzufallen unbedingt. Dabei war dir egal, ob positiv, ob negativ. Hauptsache nicht normal. Schau dich an, was du heute bist, was aus dir geworden ist. Angepasst, gleich angepisst, hast du gesagt. Schau dich an, was du heute bist, was aus dir geworden ist. Angepasst, gleich angepisst, hast du gesagt. Oh, oh. Du, du, du hast immer schon gedacht, dass du irgendwas zu bieten hast. Und dabei war klar, dass du keinesfalls ins Schema passt. Dabei ist doch bequem, im großen Strom unterzugehen. Nichts schmeckt so genehm wie einheitsfrei. Und Leipziger allerlei. Schau dich an, was du heute bist, was aus dir geworden ist. Angepasst, gleich angepisst, hast du gesagt. Schau dich an, was du heute bist, was aus dir geworden ist. Angepasst, gleich angepisst, hast du gesagt. Schau dich an. An, was du heute bist, was aus dir geworden ist. Angepasst, gleich angepisst, hast du gesagt. Ich schau mich an, was ich heute bin, steck ich etwa mittendrin. Ich spüre, wie die Zeit bricht.